Selbst in von allen äußeren Einflüssen freigehaltenen, nahezu klinischen Situationen ruft schon eine beliebige Einteilung ein starkes Gruppendenken in den Teilnehmern hervor. Unsere Zugehörigkeit zu einem Kollektiv und dessen Abgrenzung zu einem anderen stechen sogar unseren Egoismus aus. Haben wir erst einmal entschieden, am Kulturleben einer Gruppe teilzunehmen, ihre wechselseitigen Rechte und Pflichten zu akzeptieren und unsere Rolle darin zu spielen, greift ein evolutionäres Programm, das der amerikanische Anthropologe und Verhaltensforscher Michael Tomasello in etwa so erklärt. Mit dem Homo sapiens vor etwa 1,5 Millionen Jahren entwickelte sich demnach so etwas wie eine kollektive, später kulturelle Intentionalität, die innerhalb eines Stammes, der sich in kleinere Verbände aufspaltete und mit denen anderer Stämme konkurrierte, ein gewisses Maß an Koordination und Kontrolle gewährleistete. Bei den Mitgliedern einer solchen Kulturgruppe waren daher das Mitgefühl und die Loyalität zu ihren Kulturgenossen auf besondere Weise ausgeprägt, wohingegen sie Außenseiter als Trittbrettfahrer oder Konkurrenten betrachteten, die daher die Vorteile der Kultur nicht verdienten. Nur wer sich von klein auf pragmatischer wie kultureller Ebene zu den eigenen Leuten bekannte und im Krisenfall zu Solidarität verpflichtet war, konnte in den Genuss der kollektiven, also anlasslosen Solidarität kommen. Von den Vorfahren mittels Initiationsritualen und kultureller Praktiken in die soziale Matrix der Kultur eingeführt, blieb man wenigstens aus egoistischen Gründen dieser Kultur treu und wehrte sich gegen Fremde. Kern dieser Kulturen waren dem französischen Soziologen und Ethnologen Émile Durkheim zufolge sogenannte Totems. Diese manifestierten sich in Initiationsriten, in Gesängen, Wettbewerben, anderen performativen kulturell-religiösen Praktiken und nicht zuletzt in den Mythen und Fabeln und all den anderen Geschichten, die die Narrative des Kultes transportierten und zu einem Kanon der Weltdeutung und Identitätsverortung entwickelten.